Fritz. Podcast. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Die Welt ist vor allen Dingen ein Rätsel und weil heute der erste Freitag im Monat ist, rätseln wir. Nicht über die Welt, sondern über Rätsel, die einerseits ich mitgebracht habe, andererseits aber auch eingeschickt worden sind, und zwar von euch. Rätseln geht so, dass ich einen Sachverhalt schildere. In diesem Sachverhalt kommt in der Regel jemand mindestens zu Schaden, meistens ums Leben. Und ihr hier anruft unter 0331 70 97 110, um mir Fragen zu stellen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Ja, ich schildere einen Sachverhalt, dabei kommt jemand zu Schaden. Ihr stellt mir Fragen zu den näheren Umständen des Sachverhaltes. Und ich hoffe, ich hoffe das nicht. Ihr dürft nur Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Auf dass ihr euch an die näheren Umstände dieses Rätsels herantastet. Es gibt zu jedem dieser Rätsel eine eindeutige Lösung. Ich frage alle Elemente dieser eindeutigen Lösung ab. Und das erste Rätsel, das wir heute Abend spielen, oder das ihr spielen müsst, weil ich kenne die Lösung ja schon. Also falls ihr die Lösung kennt, ja, ist es maximal arm anzurufen und direkt die Lösung zu sagen, weil darum geht's nicht. Es geht ums Spiel, nicht darum, dass ihr irgendwie klugscheißert oder so. Nur so, ne, zur Sicherheit, weil niemand mag Klugscheißer. Jedenfalls die wenigsten mögen Klugscheißer. Das erste Rätsel, das wir spielen, heißt Schlaflos. Kommt von den Black Stories, gibt's im Buchladen für kleines Geld, 50 Rätsel. Und vorne drauf ist dann so ein Pappkärtchen, ne? Kann man sich auch immer so 5 in die Tasche stecken und irgendwie mitnehmen, wenn man irgendwo auf eine Party geht oder sowas, um da die Leute zu unterhalten. Vorne drauf steht immer der Sachverhalt, hinten drauf steht immer die genaue Lösung und ich lese jetzt den Sachverhalt vor. Das Rätsel heißt Schlaflos. Sobald er einschlief, würde er einen grausamen Tod sterben. Sobald er einschlief, würde er einen grausamen Tod sterben. Was ist da los? 0331 70 97 110 anrufen, mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann und euch auf diese Weise an des Rätsels Lösung herantasten. Hörerrätsel spielen wir heute auch, mindestens eins. Dabei gibt's auch was zu gewinnen. Wie das geht, erzähle ich, wenn wir das Hörerrätsel spielen. Jetzt erstmal Schlaflos. Sobald er einschlief, würde er einen grausamen Tod sterben. Was ist da passiert? 0331 70 97 110. Ihr müsst da übrigens keine konsistente Lösung schon parat haben, auch keine konsistente Idee. Die Idee ist, ihr stellt Fragen. War es ein Mann, war es eine Frau, war er alt, war er jung? Was für ein Tod wäre er gestorben? Falsche Frage, kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Wäre er erschossen worden? Nee, würde er erschossen? Würde er erstochen? Würde er... Der Kraftfutter-Mischwerk-Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. Wir rätseln Rätsel und zwar stelle ich einen Sachverhalt vor. In diesem Sachverhalt kommt jemand zu Schaden oder wird fast zu Schaden kommen, wie in unserem aktuellen Rätsel. Und ihr ruft hier an unter 0331 70 97 110, um mir Fragen zu stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Und das Rätsel, das ich ganz gerne von euch gelöst sehen wollen würde, im Laufe der nächsten, was weiß ich, wie viele Stunden wir dafür brauchen, ihr dafür braucht, weil ich weiß ja die Lösung schon, lautet, sobald er einschlief, würde er einen grausamen Tod sterben. Sobald er einschlief, würde er einen grausamen Tod sterben. Was ist da passiert? 0331 70 97 110. Den Anfang macht Inken. Hallo Inken. Hi. Inken, was ist da passiert? Na, also ich weiß es ja nicht. Ja eben, darum musst du mir Fragen stellen, nicht nur mit Ja oder Nein. Weiter. Okay, ich würde als erstes fragen, wird er ermordet? Ja. Wird er erschossen? Nein. Wird er erstochen? Nein. Nee, den habe ich nicht. Ja, komm. Ich hol dir Hilfe. Warte mal, hier kommt, ich komme mal mit Hilfe. Hilfe kommt aus Berlin-Marzahn und heißt Jeremy. Hallo, Jeremy. Hallo. Jeremy, das ist Inken, das ist Jeremy. Ihr seid gleich alt. Behandelt euch, behandelt einander gut. Es könnte sein, dass ihr irgendwann mal heiraten werdet. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Argument sein soll, aber... Ja, also, fang du an. Okay, danke. War es im Freien? Ja. Okay, jetzt du. Lag er am Strand? Nein. Was auf einem Feld? Nein. Lag er im Garten? Nee. War das Wetter gut? Das weiß ich nicht. Ach so. Sobald er einschlief, würde er einen grausamen Tod sterben. 0331 70 97 110. Hing über ihm etwas? Bestimmt, es hängt ja immer irgendwas über einem. Und wenn's Chemtrails sind, der ganze Himmel voll Chemtrails, ganz schlimme Sache. Also nicht. Was willst du? Ja, nee, keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Würde er erwürgt werden? Würde er erwürgt werden? Ja. War es ein Mann? Ja. Wurde er von einem Mann erwürgt? Nee, er wurde ja nicht erwürgt. Ach so. Ich bin sehr spitzfindig. Nicht vergessen. War der Mann ein Politiker? Also der gestorben wäre? Wenn ich ja sagen würde, was wäre dann? Attentat. Das ist logisch. Nee, war er nicht. Braucht ihr Hilfe? Ich hätte einmal hätte ich noch Hilfe in der Leitung. Ja, dann sind alle Anrufer on air. Wahnsinn. Nichts los heute. Hallo Igor. Jawohl, hallo. Wir Igor, du, du bitte was sitzt? Nochmal? Ihr sitzt was? Zu fünf. Wir rätseln alle und wir kommen nicht drauf. Deshalb rufen wir an. Alles klar, ja, dann müsst ihr Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Okay. Kannst du vielleicht nochmal den Ausgang schildern? Sobald er einschlief, würde er einen grausamen Tod sterben. Okay, es ist ein Mensch oder ein Tier, was stirbt? Es ist ein ich kann ja keine Oder-Fragen beantworten. Jetzt hättest du mich aber fast gehabt. Ach so, scheiße. Ist es ein Mensch, der stirbt? Ja. Okay, also kein Tier. Ja. Okay. Eine männliche oder eine weibliche Person? Eine männliche. Ach so, männliche Person, ne? Ja. Okay. So. War es eine berühmte Person? Nein. Also es war eine berühmte Person? Nein. Keine berühmte Person? Ja. War die Person gesund? Vermutlich, ja. Okay. War es ein Mord? Noch nicht. Also es wäre ein Mord gewesen. Es würde ein Mord gewesen sein. Ist, glaube ich, der korrekte Futur 2. Das. Hat die Person eine aggressive Frau? Ich wüsste gerne, was du für einen Film im Kopf hast. Oder eigentlich Film ist kacke, ne? Ich habe keine Ahnung, ob der eine aggressive Frau hat. Ich vermute, nein. Okay. Kannte er ja den Mörder? Das weiß ich nicht. Okay, mal zurück überlegen. Also ein Mann ist gestorben. Ein Mann würde sterben, wenn er einschläft. Genau. Er würde erdrosselt werden, das haben wir schon gelernt. Erdrosselt werden, okay, also doch Mord. Das ist Mord. Ja, es wird Mord gewesen sein. Es würde Mord gewesen sein. Entschuldige, war ja. War die Person ein Lehrer? Das hättest du wohl gerne. Das weiß ich nicht. Also es war ja im Freien. Jo. Kann es auch in einem Zelt, also war es in einem Zelt? Nein. Also richtig im Freien. War es im Wald? Obwohl, warte mal. Das muss gar nicht im Freien gewesen sein. Ich habe mich vertan. Das kann auch drin gewesen sein. Es ist egal. Entschuldigung. Wie immer habe ich am schlechtesten aufgepasst. Ja. Wir haben eine Lösung eventuell. Ja, lass mal hören. Ist garantiert falsch. Im Konjunktiv, es ist niemand gestorben. Richtig, es ist noch niemand gestorben, ja. Ciao. Oder nicht? Ja, Igor, sag doch mal. Nein, es ist niemand gestorben. Ach, das soll die Lösung sein? Nee. So billig sind wir hier nicht. Also wir sind billig, aber so billig. So billig sind wir nicht. Okay, na gut, wenn das nicht die Lösung war. Hatte er eine Alkoholvergiftung? Nein. Ja, drunter, scheiße. Also, okay. Hatte er aber jemanden Schulden? Weiß ich nicht. Haben wir heutzutage alle. Ist es interessant, also, ja, ist der Grund, warum er ermordet wurde, interessant? Ja. Oh, cool. Der Grund für den Mord, den wollen wir wissen. Den Grund für den Mord, nicht wie er gestorben ist. Den Grund für Doch, den Mord. Das, wie er gestorben ist, wissen wir ja. Also zumindest die Näheren. Also wir wissen, dass er erdrosselt werden würde. Auf welche Weise das geschähe, das gilt es noch rauszufinden. Und es gilt auch rauszufinden, warum er erdrosselt werden würde, wenn es denn so geschähe. Ich mache nochmal einen Aufruf, damit nochmal ein bisschen mehr Hilfe dazu kommt. Ne? Es sind noch Leitungen frei. Trefft jetzt den Red Button, oder wie das heißt. Okay. Oh, sobald er einschlief, würde er einen grausamen Tod sterben. 0331 70 97 110. Anrufen, mich fragen, was da passiert ist. Nee, anrufen, mich fragen, was ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann, um dann rauszufinden, was da passiert ist. War der versuchte Mörder, sage ich jetzt mal, war das ein Arbeitskollege? Ich glaube nicht, nee. War nur übrigens für die Leute, die jetzt so in die Webcam gucken und denken, ich würde mich hier mit Bier volllaufen, das ist alkoholfrei. Ich sag's nur schnell. Weil ich eine Frage, war der Mörder, also der ermordet wurde, war der böse, hat er irgendeinen Mist gemacht oder so? Hatte der Mörder Grund, ihn zu töten? Der hat einen Grund, ihn zu töten, ja. Okay, natürlich. Hatte der ermordet werden würde, eine Wette verloren? Das weiß ich nicht. Das ist doch kein bisschen Sinn, das ist ganz easy. Das ist doch nice, er hat doch gesagt, es ist noch niemand gestorben. Es ist noch niemand gestorben. Und wenn er einschliefe, würde er sterben. Wenn er einschliefe, würde er sterben. Er drosselt werden. War der ermordet werden würde, war der kräftig? Keine Ahnung. Bei Tag oder bei Nacht ermordet? Achso. Es wurde niemand ermordet. Scheiße, war schon der Ursache. Hängt halt davon ab, wann der einschläft, ne? War der fast ermordet werden... Achtung, Ruhe, Jeremy ist dran. War der fast ermordet wurde, ein Dieb, also hat er was geklaut? Keine Ahnung. So. War der den ermordet hätte, in den sein Vorgesetzter? Das weiß ich nicht. In dem Moment sicherlich. ich habe eine Theorie. Oh. Also das waren Bundeswehrsoldaten und da hatten zwei einen Streit und der eine hat den anderen erwartet. Nee. Übrigens, jeder Teil deiner Theorie war falsch. Also jede einzelne Hypothese deiner Theorie war falsch. Das ist ja schon mal beruhigend. Das ist ungefähr so wie bei den Chemtrails, von denen ich eben geredet habe. Ist auch jede einzelne Hypothese falsch. Spielt der Ort eine Rolle, wo er einschläft? Definiere Ort. Na, der Ort. Zu Hause, Bett, draußen. Nee, nicht so richtig, das ist egal. Und weil Frauen bevorzugt behandelt werden, kommt jetzt als Vierte in die Leitung die Patricia. Hallo Patricia. Hallo, grüßt euch. Ja, ich habe hier zwei ganz schlaue Jungs in der Küche sitzen und die wissen schon die ganze Lösung. Die wissen die ganze Lösung? Ja, jetzt wollte ich mal die Theorien hier weitergeben. Na, aber wenn die ganze Lösung wissen, dann ist das Spielverderberei, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, warte, Sie meinen ein Strickler. Auflegen, schnell! Nochmal, was meinen Sie? Die meinen, ein Strick wäre im Spiel. Keine Ahnung. Na, siehst du schon die Theorie zerplatzt. Na, ist die Frage, ob die nicht noch weitergehen. Theorie besteht ja immer aus, ist ja immer ein größeres Gebilde. War eine Kerze im Spiel? Eine Kerze? Nein. Igor? Okay. Das ist ja gar nicht. Was kann man denn auch fragen? Ja, die Musik ist gut. Na komm, so schwer kann das doch nicht sein. Okay, ich hole noch weiter Hilfe. Namens Adrian. Jo, hi. So, ich höre Adrian. Hallo Adrian. Was bitte? Hallo. Hat er irgendwas getrunken? Bestimmt, sonst wäre er ja schon längst verdurstet. Ja, ich meine jetzt sowas, was ihn umbringt. Nee. Nee, er wurde ja, er würde ja erdrosselt werden. Oh. Irgendwer erdrosselt ihn, wenn er einschläft. Das ist voll kacke. Ja. Seine Kinder? Nein. Seine Frau und seine Kinder auch nicht. Okay. Ist es interessant, wer der Mörder war? Ja. Seine zweite Frau? Nein. Bitte was? Bitte, Igor? Seine Mutter. Moment mal, Igor, wenn ihr euch da im Hintergrund unterhaltet, ist das sehr laut, sodass man hier nichts mehr hört von den anderen. Ihr müsstet das bitte etwas leiser machen und nur das, was ihr ins Radio sagen wollt, laut sagen. Okay, alles klar. Dankeschön. War der Mörder ein Familienmitglied? Keine Ahnung. Okay. Ist es relevant, womit er erdrosselt wurde? Nee, nicht wirklich. Halt tot ist doof. Deine ja. Nachbarn? Haben nee. Deine Nachbarn umgebracht? Nee, ich vermute nicht. Die Außerirdischen. Wer hat der Mörder, also war der ein Mann? Also wer hat der gewesen, ein Mann? Der Mörder, also ja, wäre ein Mann gewesen. Nee, würde ein Mann gewesen sein, so. Ja. Ist das relevant? Geht es um Kraft oder um Klappe oder um... Also diese ganzen Oders, die machen mich völlig fertig. Ist es relevant, dass er ein Mann gewesen sein würde? Nein, ein Mann ist er sowieso. Okay. Aber das ist nicht wirklich... Nee, das ist egal. Hier steht halt... Okay. Das ist einfach am bestimmten Artikel, habe ich das festgemacht, der in der Lösung steht. Okay. Hat also... Ist höchstens von Bedeutung, wenn ich euch ein bisschen trollen will oder sowas. War das ein Deutscher? Keine Ahnung. Also wo er herkommt, der Ort und so spielen alles keine Rolle. Nur alles ist egal. Okay, alles ist egal. Das ist immer Simples. Ich will wissen, wo der Typ sich befindet. Also was ich wissen will, ist, wo befindet sich der Typ, in welcher Situation befindet sich der Typ, der ermordet werden würde? Schliefe er denn ein? Und was ist der Grund für diesen Mord? Das ist der Ort. Das ist immer durcheinander gesprochen. Weil er krank ist. Und im Krankenhaus. Ich glaube, Patricia war dran. Sitzt er auf dem Klo? Nein. Dann war Inken dran. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Okay, dann ist jetzt Adrian dran. Eine verlorene Wette, habe ich gesagt. Nein, es war keine verlorene Wette. Adrian? Der war im Krankenhaus, war krank. Nee. War es Rache? Oh, wäre eine gute Idee. Moment, Igor? War es Rache? Nee. Eine gewonnene Wette? Immer noch nicht. Ist eine Wette im Spiel? Nein, es ist keine Wette im Spiel. Gut. Auf dem Fußballplatz? Nö. Haben die beiden mit dem Sport zu tun? Nö. Irgendwas mit Wissenschaft, also mit was Merkel macht? Nö. War der Mörder, der den ermordet hätte, waren die Konkurrenten? Nö. Hier kommt nicht drauf. Kannten die sich irgendwie? Nö, ich glaube nicht. Nö. Einfach war er auf dem Dachboden? Was? War er auf dem Dachboden? Keine Ahnung. Eifersucht? Nein. War der, der ermordet werden würde. Wir lernen Futur 2. Ist doch Futur 2. Martin, ist das Futur 2? Konjunktiv. Ja, Konjunktiv, aber Konjunktiv Futur 2. Ne? Der Mann würde ermordet worden sein. Ist doch ja, Futur 2 so, Konjunktiv. Der ist ja nicht tot. Ja eben, darum würde er ja ermordet worden sein. Ja. Ist das Futur 2? Ist das das erste Mal? Neue ohne Konjunktiv? Er wird ermordet worden sein? Aber ist doch nur, schliefe er ein, würde er ermordet worden sein? Ja, okay, war also der, Konjunktiv der? Futur 2. Futur 2 passiv, genau. Futur 2 passiv. Wie krass, oder? Ich meine, da musste jahrzehntelang Hörfunk machen, um einmal Futur 2. Ach, herrlich. Aber wahrscheinlich habe ich schon häufiger gesagt. Ist er im Wasser? Nee, ist er nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sehr gut. Ermordet werden würde sein oder so. Ermordet worden sein würde. Okay. War der in seinem Haus? Keine Ahnung. Ich habe nur noch mal über die Lösung gelesen. Inken? War das Opfer und der Mörder, waren die befreundet? Nicht, dass ich wüsste. Igor? Oh mein Gott, ich bin raus. Moment, ich überlege nochmal. Ich frage was Sinnvolles. Aber du hast doch gerade was gesagt. Aber das war nichts Sinnvolles. Genau, ich glaube, dann hättest du es nicht sagen dürfen. Sonst wirst du irgendwann ermordet worden werden. Sein. Würden. Der Platz war ja wichtig, wo er ist, oder? Ja, mehr oder minder, ja. Also auf so eine ganz spezielle Weise. Aber er war nur in der Stadt? Irgendwo in der Stadt, kann sein, weiß ich nicht. Aber das ist nicht das, was ich... Spielt es sich in einem Einkaufszentrum? Nein. Ist es ein geschlossener Raum? Auf der Straße? Das kann sein. Der Raum selber ist nicht wichtig. Das ist eine abstrakte Situation, in der das vermeintliche oder in der der Mann sich befindet, der ermordet werden worden wäre. Sind. Das heißt, der hätte an jedem anderen sind. Ort auch sein können. Ja. Das könnte genau jetzt in eurem Badezimmer passieren. Ah, der ist ausgerutscht. Nein. Geht ja immer noch im Schlafen. Geht immer noch im Schlafen. Der schläft also irgendwo ein, er drosselt sich dabei. So sieht's aus. Ich dachte, der Mann ist selber, es sind ja zwei Männer. Ja, aber der andere Mann muss ja irgendwie die Falle gelegt haben. Wenn der jetzt einschläft, dann ist er tot. Nee, ich glaube irgendwie, der hatte irgendwas Wichtiges zu tun und irgendwas Gefährliches. Und wenn er einschlafen würde, würde er sich halt nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren und das würde ihm dann sein Leben kosten. Das ist sehr clever gedacht, aber leider falsch. Nicht. Also es ist bestimmt auch falsch, dass er auf der Autobahn ganz schnell unterwegs ist. Ja. Unfallgurt, weil er einschläft und sich am Gurt erdrosselt. Ja. Na gut. Ist auch falsch. Er hat Musik gehört. Nicht so sehr durcheinander. Adrian? Er hat Musik gehört und wenn die Kopfhörer hat, dann ist er erdrosselt. Hat er auch nicht. Jeremy? Waren überhaupt zwei Personen im Spiel? Ja. Gut. Es hätte so einfach sein können, ne? Ja, aber waren. Tja, Kinders, das sieht schlecht aus, ne? Ich würde mal sagen... Wir haben mit uns gewünscht, und dann zu schwer. Ihr geht jetzt mal alle fein in euch und wir machen hier Nachrichten. Und wenn die Nachrichten rum sind, dann frage ich noch mal eine Runde, nicht? Also okay. Bleibt ruhig dran, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, legt einfach auf. Ich bin da nicht so. Ihr hört den Rätselblumen und wir versuchen rauszufinden, was hier passiert ist. Sobald er einschlief, würde er einen grausamen Tod sterben. Wir wissen schon, er wird erdrosselt worden sein, würde er denn einschlafen. Und es spielen zwei Männer eine Rolle. Fritz. Habe ich da etwa das Mikrofon aufgelassen? Ja. Das ist aber auch mal unprofessionell. Schreib das mal so ins Protokoll, Martin. Mach ich. Damit das mal oben ankommt. Die zwei Sprechstunden. Mit einem Vollidiot und vielen Anrufern. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und das Rätsel, das wir heute zu lösen versuchen, beziehungsweise momentan zu lösen versuchen, lautet: Sobald er einschlief, würde er einen grausamen Tod sterben. Immer noch am Telefon sind, Igor hat sich verabschiedet, Jeremy, Inken, Adrian und Patricia und wir stellen einfach mal mit rein den Justin. Hallo Justin. Hallo Justin. So, was ist da passiert? Hi. Und wer von euch hat das Radio noch an? Ich nicht. Das müsste Justin sein. Nein, wieso ich? Ich frage nur, irgendjemand hat das Radio noch an. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe einen Lautsprecher an dem Handy, aber... Das ist eventuell das Problem. Mach das mal aus, bitte. Jo. Ist jetzt besser? Das werden wir merken, wenn... Ja, jetzt ist es besser, tatsächlich, daran lag's. Dankeschön. Was ist da passiert? Darf ich? Du musst. Okay, ich muss. Also die Frage, ist denn ist denn die Person, die ihn ermordet? Also will die ermordet, die in Zukunft möglicherweise ermordete Person, will die denn, dass die Person an ihm rumhantiert? Und schliefe er denn ein, würde die andere Person ihn zufällig dadurch ermorden? Ich habe das nicht so hundertprozentig verstanden, aber ich glaube nein. Er hat Alkohol getrunken. Also ist es ein richtiger Mord? Es würde ein richtiger Mord gewesen sein. Ein beabsichtigter Mord. Wenn er denn einschliefe. Ja. Genau. War es ein beabsichtigter Mord? Nee, eigentlich nicht. Also, das heißt, das kam aus Versehen? Nee. Also, ja, stimmt, nicht aus Versehen. Beabsichtigt. Waren die irgendwie im Club? Nee. Beim Zahnarzt? Nee. Also kann auch beim Zahnarzt sein. Man kann sowas auch beim Zahnarzt machen. Inken, hör auf zu rascheln. Entschuldigung. Bitteschön. Ist der gestolpert? Nee. Ist es denn ein Erdrosseln? Nee. Ist es denn ein richtiges Erdrosseln oder ist es mehr ein generelles Ersticken? Generelles Ersticken im Sinne von? Im Sinne von kriegt keine Luft mehr, aber ist ja nicht automatisch erdrosseln. Ja, nee, ist schon. Achso, nee, hast du nicht, du hast eine Oder-Frage gestellt, ne? Ha, Mist. Ich habe nur deine Frage beantwortet. Nein, es ist kein klassisches Ersticken, es ist Erdrosseln. Dankeschön. Bitteschön. Aber ist egal, wo der erdrosselt ist. Nee, das ist nicht egal, Patricia. Ah, ist nicht egal. Nee, okay. Das ist jedenfalls nicht ganz egal. Okay, aber wenn ich jetzt sage... Oh, Entschuldigung. Jo, passt. Nochmal, Patricia. Oder er mit einem Patricia. Nee, die andere Frage lasse ich gern zu. Was ist mit einer Krawatte? Kann auch mit einer Krawatte gemacht werden. Inken, hör auf zu rascheln. Hat er denn mit einem Stock erdrosselt? Nein. Mit einem Baseballschläger? Nein. War er überhaupt dabei? Bodenschläger? Zu viele durcheinander. Patricia war das, glaube ich, gerade. Wäre er überhaupt dabei gewesen, der Mörder? Nicht notwendigerweise. Okay. Das heißt, er hat eine Falle aufgestellt. Nein. Das war ja aus Versehen oder nicht so irgendwie versehentlich. Hä? Es war ja mehr versehen, es war ja nicht beabsichtigt, oder? Ich habe es vorhin falsch verstanden. Diese ganzen Oder-Sachen immer. Macht Holger nicht. War der vermutliche Mörder, war der sauer auf das Opfer? Nö. War es eine Christbaumkette? Nein. Also kann auch eine Christbaumkette gewesen sein. Ja, es war irgendein seilförmiger Gegenstand, Kabel. Einigen wir uns auf einen seilförmigen Gegenstand. Wo? Klettergarten. Das genaue Werkzeug ist aber wichtig. Nein. Nicht. Okay. Seilförmiger Gegenstand, ich lasse das gelten. Inken, hör auf zu rascheln. War es an einem Hochseilklettergarten? Nein. Im Schwimmbad? Nee. Stand das Opfer irgendwo drauf? Ja. Auf einem bestimmten Gegenstand? Ja. Möglicherweise auf einem Stuhl? Nein. Kiste? Auf dem Ding, wenn es aufgeht und dass er sich dann erhängt? Das nennt man, wie nennt man das? Galgen, ne? Nee. Ja, Galgen. Auf dem Mülleimer. Nö. Baum. Nö. Auf dem Mörder? Ist es wichtig? Nö. Auf dem Tier? Nö. Ist es wichtig, worauf er stand? Ja. Ich will das wissen. Tisch? Nee. Auf dem Stuhl? Nee. Auto? Nö. Was sich bewegen kann? Weiß nicht. Auf dem Boden? Ja, doch, kann sich bewegen. LKW. Von selbst? Falsch. Kein LKW. Von kann sich auch von selbst bewegen. Ein UFO. Nein. Tier. Und war das irgendwie ein Tier? Nö. War er auf dem Boden? Nein. Zweibeiner? Was? Zweibeiner? Zweibeiner? Nein. Mein Mensch. Nein, kein Mensch. Der Hans, der schreit die ganze Zeit in die Leitung. Warte mal, ich nehme ihn mal ran. Hans, mach Radio aus. Oh. Ja, ja, ja, das war jetzt leider, musste ich jetzt Hans expedieren, sonst wäre es ganz schlimm. Entschuldigt bitte, das war, nicht? Wer im Radio anruft, immer Radio im Hintergrund ausmachen, immer. Und am besten alles. Alles ausmachen im Hintergrund. Licht, Radio, Kühlschrank, alles aus. Sonst gibt's Ärger. So, dann ist jetzt mal hier ran der, wen wollt ihr denn? Wollt ihr den Albrecht oder wollt ihr den Richard? Richard. Richard. Inken, was hast du gesagt? Albrecht. Beide. Beide, ah, okay. Hallo Albrecht. Hallo Richard. Hallo. So, Albrecht. Richard, was? Albrecht, gestern die 19. Adrian, entspann dich, Adrian. Albrecht, Richard, was ist da passiert? Na komm. War es ein Lebewesen, auf dem er sich bewegt hat? Nein. Schon gegen Stress. War es auf dem Wasser? Nein. Ist der Ort entscheidend, wo er stattgefunden hat, um das Rätsel zu lösen? Nein. Ist er von dem Gegenstand, auf dem er drauf stand, runtergefallen? Nein. Ist er am Ende tot? Er wäre am Ende tot. Stand er auf Sand? Nein. War er beim Skifahren irgendwie bei so einem Seilzug da? Hä? Skilift. Nein. Hat er sich diesen seilförmigen Gegenstand selbst um den Hals gelegt? Nein. Stand er auf dem Schlitten? Nein. Schlinge ist übrigens das Wort für den seilförmigen Gegenstand. Schlinge, okay. Ja, dann können wir einfacher drüber reden, dann wissen wir, woher. Okay. Ist die Schlinge durch ein Missgeschick ihm an sich selber angebracht hat? Hat er sich die Schlinge durch ein Missgeschick selber angebracht? Nein. Ja, und wo kommt denn der zweite Mann im Spiel? Stand er auf Skiern? Nö. Ist eine zweite Person indirekt dafür verantwortlich, dass er, wenn er einschlafen wird, dann sterben wird? Hä? Nochmal. Ist eine zweite Person verantwortlich dafür, wenn er einschlafen wird, dass er dann stirbt? Du meinst, hat eine andere Person die Schlinge an seinen Hals appliziert? Ja. Ja. Wollte er das? Wenn er eingeschlafen wäre. Wer? Sein Bekannter? Das Opfer oder der Täter? Also das Opfer. Nee, sowas will man ja nicht. Ne? Naja. Oder willst du das? Wenn ich Schauspieler bin, vielleicht ja. Stimmt. Jetzt mal ist so der Schauspieler? Das jetzt irgendwie so ein bisschen wichtig. War das Opfer noch ein Kind? Ja, denn in dieser Sendung kommen ausschließlich Kinder zu Schaden. war kein Kind, glaube ich nicht. Hier steht der Mann. Es war immer noch wichtig, worauf er stand. Ja, das will ich wissen. War es ein Kissen? Inken? War er reiten? Inken? Stand er vom Kissen? Nein. Justin? War er reiten? Moment, Justin? Ist es dann ein Gegenstand, auf dem man für gewöhnlich draufsteht? Nein. Jeremy? Er war nicht reiten. Jeremy, du wiederholst dich. Ne? Du kannst beim Radio anfangen. Nein, er war nicht reiten. War es ein Unfall? Nee, es würde auch kein Unfall gewesen sein. Wäre es denn ein Mord gewesen? Es wäre dann ein Mord gewesen. Schliefe er denn ein? Würde es ein Mord gewesen sein? Oder wäre es ein Mord gewesen? Würde es ein Mord gewesen sein? Klingt schöner in meinen Ohren, aber das bedeutet nichts. Es würde ein Mord gewesen sein. Es wäre ein Mord gewesen. Saß er in einem Auto drin? Nein. Wäre es auch ein Totschlag gewesen? Nee. Saß eine Achterbahn, was nun gut richtig an den Hals lang geht? Nein. Saß er auf einem Verkehrsmittel oder nein. In einem? War es im Affekt geschehen, das Anbringen der Schlaufe? Nein. War die Zeit wichtig? Also ist die Zeit wichtig? Welche? Man hat die Tatzeit. Also nein, wann das ist egal. Das hängt ganz davon ab, wann er einschläft, ne? Das Ding, auf dem er stand, hat er das Räder? Nein. War die Angriffsperson noch da, als er dann eingeschlafen wäre? Wäre die andere Person noch da gewesen? Würde die andere Person noch da gewesen sein? Das weiß ich gar nicht so genau. Das weiß ich nicht. Also das ist nicht wichtig, ob er stirbt oder nicht dann am Ende. Nochmal. Also es ist egal, ob die andere Person noch da ist oder nicht, er würde sterben. Wenn er einschliefe, ja. Stand er auch etwas unstabile? Nö. Laufband? Laufband ist doch stabil, nee. Wird er sich durch sein eigenes Körpergewicht erdrosseln? Ja. Stand er eingeschliffen wäre. Was? Stand er auf etwas glatten? Nö. Also, es ist nicht wichtig, worauf er stand, oder? Doch. Doch. Doch, weil das sich ja entfernt anscheinend und dann erdrosseln. War der Gegenstand höher als ein Meter? Keine Ahnung. War der Gegenstand aus Holz? Entschuldigung. War der Gegenstand aus Holz? Ja. Ja. Ich muss bei Holz immer lachen. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil ich so ein Monty Python. Wenn es aus Holz ist und schwimmt wie eine Ente. War das gerade ein Tipp? Nee, überhaupt nicht. Ich fasel so vor mich hin nur. War das gerade Sarkasmus? Was? Dass ich vor mich hin fasel? Nee, ich fasel wirklich vor mich hin. Aber das Holz war nicht. Aber wie lange hörst du denn schon hier zu? Das muss dir doch mal aufgefallen sein, dass ich hier. Was? War das Holz beschichtet? Bewegt sich das Holz weg? Nö. War das Holz beschichtet? Keine Ahnung. Ja, doch, doch, das war beschichtet. Und wesentlicher Teil der Lösung ist, rauszufinden, womit. Nein, ich habe keine Ahnung, ob das Holz beschichtet war. Auf was für einem Holz? Stand auf einem Baumstamm? Nee. War es ein Möbelstück? Nee. War das Holz bearbeitet worden? Vermutlich. War es aus Brettern? Was? War es aus Brettern? Ein Brett! Richtig. War es ein Brett? Das hat sich gerade angehört wie Brett. Inken, hast du Brett gesagt? Ja, ich habe Brett. Hast du gesagt, dann. Ja, das war schon mal super. Er stand auf einem Brett und hatte eine Schlinge um den Hals. Und wenn er einschlafen würde, würde er sterben. Jetzt bildet ihr euch ein, das Rätsel wäre gelöst. Ist es aber nicht. Es wurde rangezogen, dass er stirbt. Es wurde rangezogen. Ich will noch wissen, warum hat er die Schlinge um den Hals und steht auf diesem Brett. So, jetzt, Adrian. Weil er ermordet werden sollen würde. Weil er mit seinem Leben überfordert war? Nein. Holgi? Bitte? Ist es entscheidend, wo die Schlinge befestigt ist? Nein. War an seinem Hals. Antetat? Ja. War es ein Racheakt? Nein. Wurde er beauftragt? Nö. Ist es eine Mutprobe? Nein. Aber wer sollte ein Brett irgendwo hin tun? Tja. Vielleicht der Planker an einem Piratenschiff. Vielleicht war es ja ein Pirat? Nein. Über die Planke lassen. Schiffsbau? Du musst nicht jedes Mal meinen Namen sagen, wenn du was sagen willst. Ist es wichtig zu wissen, wer diese Person ist? Nein. Wäre die Tat auf einem Sprungbrett im Schwimmbad passiert? Nee. Ist ja auch kein Brett. Das ist ja eher so ein. Was ist ein Brett? Ist das ein Brett? Zählt das als Brett? Das ist doch kein Brett. Nein, das war ein schmales Brett. Der Mann steht auf einem schmalen Brett. So. Auf einer Latte. Meinetwegen auch auf einer Latte. Wie breit ist das Brett bzw. Latte? So ein Kantholz. Ich habe eine Theorie, wo drauf er stand. Drauf genau. Auf einem Brett. Aber. Der steht auf einem Brett. Also. Das ist egal. Ja. Der auf dem Brett. Okay, mehr ist nicht wichtig. Ich hab doch gesagt. Okay. Warum hört eigentlich niemand auf mich? Ich glaube, ich setze einfach ein paar Kinder in die Welt, die hören dann bestimmt auf mich. Wirklich? Glaube ich nicht. Nee, denke ich ja nicht. Naja gut, dann kommen sie halt ins Heim. Schon besser. Ihr kommt sowieso alle ins Heim. Ich nicht. Das ist so nicht. Spät. Ach Mann, ey. So, warum hat der Mann die Schlinge um den Hals? Weil er Lust drauf hat. Nein. Richtig, Inken ist auf der richtigen Spur. Was hat sie gesagt? Ja, da hättest du mal lieber zugehört, ne? Weil der andere Typ sie drum gemacht hat, aber warum hat er das gemacht? Weil er bestraft werden. Ja, jetzt habe ich das, wenn ihr alle durcheinander seid. Weil die beim besoffen sind und nicht mehr wissen, was sie machen. Nein. Sind äußere Einflüsse dafür verantwortlich, warum er das getan hat, der andere? Das sind's ja meistens, ne? Also, oder wie meinst du das? Na, ist davor etwas vorgefallen, was es da ausgelöst hat? Nö. Aber es war eine geplante Tat. Ja. Aber das ist keine Strafe für ihn. Ja. Okay. Es ist keine Strafe, ja. Hm? Hätte der Täter das aus reiner Befriedigung gemacht? Ja. Vielleicht steht er auf Würgen. Nee. Hatten die beruflich damit zu tun? Nein. Es war ja einfach aus sexuell motiviert. Nein. Hundeleine. Bitte? Eine Hundeleine. Eine Hundeleine, wie meinen? Ich hatte denn eine Hundeleine um den Hals. Ist egal. Das ist eine Schlinge. Ist egal, eine Schlinge. Er hat eine Schlinge um den Hals, steht auf dem Brett und wenn er einschläft, ist er tot. Weil er sich dann selber erhängt. Aber warum? Muss er auf dem Brett das Gleichgewicht halten? Naja, sicher, sonst schläft er. Also wenn er einschläft, hat er, ja. Aber warum hat er die Schlinge um den Hals? Na, weil der andere mal drum getan hat. Ja, aber warum hat er die ihm drum getan? Na, weil er es getan hat. Halten wollte. Ja, aber warum will er das? Hat er das aus Jux und Dollerei gemacht? Naja, Jux und Dollerei. Weil er jemanden umbringen wollte. Aus Befriedigung halt. Ja, wie nennt man das? Kinders, ihr habt doch alle Abitur. Nein. Weiteren Sonderabschule. Das ist mir doch egal, ob du erst 13 bist. Ich kenne Leute, die hatten schon mit 12 Abitur. Ich bin erst vorher. Arbeiten die beim Radio? Nee, beim Radio arbeiten nur die mit 21 schon Abitur hatten. Ich löse das jetzt auf, das hat ja keinen Zweck mehr. Danke. Also, der Mann war, Achtung, jetzt kommt das, was ich hören wollte eigentlich, der Mann war von einem Sadisten gekidnappt worden. Ich hab doch gefragt, ob er da drauf steht. Ja, ich dachte auf dem Brett. Nee, ob er auf Würgen steht. Entschuldigung, habe ich nicht gehört. Das ist, weil ihr immer so durcheinander redet. Eure Schuld. Direkt mal abgeben, die Schuld. Der Mann war von einem Sadisten gekidnappt worden. Er stand seit Stunden mit einer Schlinge um den Hals auf einem schmalen Brett. Sobald er in den Schlaf fiel, würde er vom Brett kippen und sterben. Ihr müsst jetzt sowas machen wie Anteilnahme oder so. Oh. Langweilig. Wer war das? Das war Albrecht. Nein, ich habe Ohr gesagt. Achso, wer hat langweilig gesagt? Ich war das. Ich habe es nicht sehen können hier auf meinem Display. Da habt ihr Glück. Ja. Also, ich schmeiße jetzt die ersten raus. Okay. Ich habe mal so eine Frage. Nein. Was ist ein Sadist? Ein Sadist ist jemand, der anderen zum Spaß Schaden zufügt, würde ich jetzt mal so knapp sagen. Oh mein Gott. Es fliegen aus der Leitung. Nicht ich. Was? Nicht ich. Jeremy, Inken und Patricia sind die Ältesten in der Leitung. Ich danke fürs... Okay, Inken darf bleiben, weil sie ein Mädchen ist. Oh, danke. Tschüss, Jeremy. Wer hat da aufgelegt? Oh, Patricia hat einfach so auf. Tschüss, Jeremy. Danke fürs Mitspielen. Schönes Wochenende. Ja, tschüss, gleichfalls. Tschüss. So. Ja, Inken bleibt jetzt in der Leitung. Das hast du jetzt davon, Inken. Du musst jetzt... Jetzt bist du dran. Jetzt bist du fällig, Büschchen. So, das nächste Rätsel ist ein Hörerinnenrätsel. Hörerinnen und Hörer sind aufgefordert, eben solche Rätsel einzuschicken an holger.klein@fritz.de, in denen ein Sachverhalt steht und zu diesem Sachverhalt eine eindeutige, möglichst nicht so leicht erratbare Lösung. Denn wenn wir ein Hörerinnenrätsel spielen und dieses Rätsel in einer vorgegebenen Zeit nicht gelöst wird, dann gibt's was zu gewinnen, und zwar eine Fritz-Gehirnzelle. Ja. Ja, das heißt... Was? Wer gibt die Zeit vor, in der es gelöst werden muss? Bitte was? Wer gibt die Zeit vor, in der das Rätsel gelöst werden muss? Ja, ich. Wie sieht die Gehirnzelle denn aus? Du kannst im Internet angucken. Ich würde sagen, was würde ich denn sagen? So bis halb, ne? Halb elf? Wie spät haben wir? Halb zwölf, meine ich. Wir haben jetzt 5 Minuten vor 11. Das heißt 35 Minuten. Wenn ihr es in 35 Minuten nicht gelöst kriegt, na komm. Dann hat, dann hat Markus eine Gehirnzelle gewonnen. Das Rätsel kommt von Markus und lautet wie folgt. Warte mal gerade. Der Adrian ist auch schon ziemlich lange in der Leitung. Adrian und Justin, ihr fliegt als nächstes raus. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Ich habe nicht so viele offene Leitungen hier darum. Kein Ding. Ein Mann verstarb kurz, nachdem er mehrere Briefe verschickt hatte. Was ist da passiert? 0331 70 97 110 anrufen und mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann und möglichst das Rätsel lösen. Wenn ihr euch anstrengt, dieses Rätsel also vor 23.30 Uhr gelöst bekommt, dann gewinnt Markus nix. Kriegt ihr es nicht gelöst, gewinnt Markus eine Gehirnzelle. Ich werde mich bemühen, möglichst viele falsche Fährten zu setzen, damit Markus die Gehirnzelle abgreifen kann. Wenn auch ihr eine Gehirnzelle gewinnen wollt, schickt euer Rätsel an holger.klein@fritz.de. So, und jetzt legen wir los. Ich wollte nur noch mal gesagt haben, 0331 70 97 110. Was ist da passiert? Ein Mann verstarb kurz, nachdem er mehrere Briefe verschickt hatte. Ist der Mann auf einem natürlichen Tode gestorben? Das ist ja gut. Ja, der ist halt einfach gestorben. Nee. War es ein Unfall? Richard? War es ein Unfall? Nein. Hat er sich am Ziel geschnitten? Adrian erstmal? Wurde er erschossen? Nein. Justin? Hat er sich am Papier geschnitten? Nein. Totschlag? Wurde er erdrosselt? Kein Totschlag, keine Erdrosselung. Also, aber er wurde ermordet. Wird er von jemand anderem umgebracht? Er wurde ermordet, ja. Mit Gift? Ja. Ui, das geht schnell hier. Ist es wichtig, wie das Gift in seinen Körper gelangt ist? Oh ja, das ist nicht nur wichtig, wie es in seinen Körper gelangt ist, sondern auch, warum es in seinen Körper gelangt ist. Er hatte getrunken. Ich habe eine Theorie. Durch den. Ah, stimmt. Theorie, ja. Albrecht, lass hören. Nee. War das Gift in dem Klebstoff enthalten, mit dem er die Briefe zugeklebt hat? Nein. Na, bei dem Ablecken. Nein. War es Selbstmord? Nein. Hat er etwas davor zu sich genommen, bevor er gestorben ist? Mit Sicherheit, man isst ja immer ein bisschen was. Er hat durch Klimaanlage kam so ein Gift. Ist es wichtig, auf welchem Wege das Gift in seinen Körper gelangt? Ja. Hat er durch Blut? Hat er es durch eine Flüssigkeit aufgenommen? Nein. Wurde es durch injiziert? Nein. Hat er es durch den Mund aufgenommen? Ja. Durch die Luft? Hat er das Gift vom Briefkasten? Nein, vom Briefkasten? Wie würdest du das machen? Beim Briefe einwerfen hatte sie sich hat die Hände was gegessen? Das Gift und dann... War das Gift in die Briefe drin? Nein. Hat er etwas gegessen, in dem das Gift gewesen ist? Nein. Aber was in der Luft? Er hat Tabletten genommen, wo Gift drin war. Nein. Ist der Mörder einer der Personen, die einen Brief bekommen hat? Nochmal was? Ist der Mörder einer der Personen, die so einen Brief bekommen hat? Nein. Kannte er seinen Mörder? Ja. Seine Mutter? Aus seinem näheren Umfeld? Ja. Seine Frau? Ja. Hat den die Frau gehasst? Ja. War eine Scheidung, warum sie ihn gehasst hat? Bitte? Wichtig, warum sie ihn gehasst hat? Ja. Weil er die Briefe verschickt hat. Nein. Weil er ihr keine Schuhe gekauft hat. Keine Schuhe gekauft hat? So seid ihr Frauen. Kauft man euch keine Schuhe, wird man von euch umgebracht. Gab es Vorfälle in der Ehe, weswegen sie ihn gehasst hat? Vorfälle in der Ehe? Nun ja, ja. Gab es Streit? Nee. Sind die lange verheiratet? Ja. Hat er die Frau betrogen? Ja. Mit dem Brief? War die Frau eifersüchtig auf ihn, weil er sie betrogen hat und die Briefe an seine Freundin geschickt hat? Nein. Ist es wichtig, an wen er die Briefe geschickt hat? Nein. Hat die Frau die Briefe gelesen? Nein. Oder ja, oder nee, oder weiß ich gar nicht. War die Frau denn, war seine Frau die Mörderin? Ja. Ist es wichtig, dass er die Briefe verschickt hat? Ja. Wäre er noch am Leben, wenn er die Briefe nicht verschickt hätte? Ja. Hat sie ihm irgendwas ins Getränk getan in der Zeit, wo er am Briefkasten war? Nein. Wurde er hatte der in einem der Briefe einen Ehering verloren? Nein. Stand eine Hochzeit bevor? Nein. War die Frau schwanger? Nein. Wollte er sich von seiner Frau scheiden lassen? Nein. Wollte sie sich von ihm scheiden lassen? Nein, offensichtlich ja nicht. Ist der Inhalt der Briefe wichtig? Nein. Beziehungsweise hatte sie was davon, dass er stirbt? Ja. War der Mann reich? Keine Ahnung. Waren die Briefe an die andere Frau adressiert? Nö. An mehrere Frauen? Ja. Hat er mehrere Affären gehabt? Nö. Waren die Briefe an seine Verwandtschaft gewesen? Kann sein. An seine Kinder? Vielleicht. Ist es wichtig, an wen die Briefe adressiert waren? Nö. Ist es wichtig, was in den Briefen stand? Nö. Ist irgendwas in der Zeit passiert, in der er die Briefe verschickt hat? Bestimmt passieren hier ständig Sachen. Also das. Ich meine, das ist etwas Mordrelevantes. Nö. Okay. Also wurde er bereits vor Absenden der Briefe vergiftet? Ja. Okay. Wurden die Briefe abgesendet? Ich vermute, ja. Nee. Beim Zukleben der Briefe leckt man sich doch manchmal so den Finger, damit man eben nicht an den Kleber rumlecken muss. Ja? Hatte er das Gift an den Händen? Nee. Ist es überhaupt wichtig, dass er Briefe verschickt hat? Ja. Hatte das Gift direkt durch den Mund jetzt aufgenommen? Mhm, ja. Hat er zum Zeitpunkt, wo er das Gift durch den Mund aufgenommen hat, noch etwas anderes im Mund gehabt, außer das Gift? Nee. Er hatte die Zigaretten aufgenommen? Nee. Hat sie ihn geküsst und hatte das Gift auf ihren Lippen oder so? Nein. Ist die Frau auch gestorben? Nein. Adrian, du fliegst jetzt erstmal. Okay. Danke, tschüss. Wie nett. Ja, noch lachst du, Justin. Noch lachst du. Bitte was? Ja, jemand Neues? Ihr wollt Frischfleisch, hä? Ja. Okay. 0331 70 97 110. Was ist da passiert? Was ist denn hier eigentlich passiert? Fass mal zusammen, Inken. Also, ein Mann hat viele Briefe verschickt. Der hat eine Frau, die sauer und wütend auf ihn ist. Und er hat das er durch den Mund aufgenommen hat, gestorben. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was Tobi draus macht. Ach komm, und der Oliver auch. Namen Tobi, Namen Oliver. So, hallo, Justin, jetzt schmeiße ich dich aber raus, weil jetzt sind alle Leitungen voll. Gut, na dann tschüssi und viel Erfolg noch. Danke, schönes Wochenende. Ebenso. Danke. So, und ich würde sagen, jetzt lassen wir nur noch Mädchen mitspielen, oder? Ab jetzt dürfen nur noch Frauen anrufen. Wenn Männer anrufen, ich sag jetzt gerade mal, ne, Typen kommen hier nicht mehr durch. Danke. Also Frauen werden bevorzugt behandelt. Oder anders ausgedrückt, Männer werden jetzt ab sofort in dieser Sendung aktiv diskriminiert. Das ist ja wohl völlig in Ordnung, oder, Oliver? Du Arsch! Ja, schön. Bin ich sozusagen der Letzte. Genau, du bist der letzte Mann hier in der Sendung. Guten Abend. Ach, wie schön. Guten Abend. Gut, mal was zur Substanz. Ist die Substanz pulverhaltig? Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, ist sie nicht. Ist es wichtig, wie die Substanz ist? Ja. Ist sie flüssig? Ja. War sie in Wein? Bitte was, Inken? War sie in Wein? Nein. War die Flüssigkeit in einem Getränk aufgelöst gewesen? Nein. Das ist an den Briefmarken das Gift. Ja. Weil nämlich die Frau hat die Briefmarken präpariert und dann musste er dran decken beim Brief überschicken und so ist er vergiftet worden. Ja. Ach, wie ärgerlich. Das ist jetzt doof. Ne? Jetzt hat der Markus keine Gehirnzelle gewonnen. Ja, und es ist Tobi schuld. Tobi, ich darf Markus dann deine Telefonnummer geben, ja? Ja, darfst du. Darf ich, damit er dich ordentlich beschimpfen kann. Ja, schön. Ach Mensch. Es ist mir ja fast etwas unangenehm, dass das so schnell ging. Ich glaube, ich muss die Hörerinnenrätsel-Lösezeit verkürzen. Wollt ihr noch ein Hörerinnenrätsel oder wollt ihr wieder eine Black Story? Black Story. Black Story. Ja, genau. Ja, okay, das ist Demokratie. Schwerer. Das ist schwerer? Okay, dann versuche ich es mal. Das nächste Spiel, oder das nächste Rätsel heißt Die Lebensretterin. Rebecca musste sterben, obwohl sie einer Frau das Leben gerettet hatte. Bei Rebecca muss ich immer so lachen, weil es gibt, kennt ihr Broken Comedy? Nee. Kennt keiner. Sagt mir nix. Das war mal so eine irgendwie, ist so ein YouTube-Ding mal gewesen. Und da ist irgendwie so eine Assi, also so eine Assi-Rap-Gruppen-Satire. Und da wird immer eine Rebecca beschimpft. Darum muss ich mal lachen, weil ich fand das lustig. Könnt ihr ja mal googeln irgendwann. Rebecca musste sterben, obwohl sie einer Frau das Leben gerettet hatte. Was ist da passiert? 0331 70 97 110 anrufen, mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann und auf diese Weise euch an des Rätsels Lösung herantasten, bitte. Und dieser Aufruf gilt momentan nur für Frauen, denn Frauen werden in dieser Sendung bevorzugt behandelt. Guten Abend, Maria. Hallo. Es hat funktioniert. So, Inken, Albrecht, Richard, Maria, Tobi und Oliver. Ja, macht also mal irgendwelche Sachen, also wir machen das mal so, wir machen das mal anders. Ich muss nämlich noch die Lösung lesen, ich habe das ja nicht alles im Kopf, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich würde sagen, der Oliver, ja, der findet jetzt mal für uns alle raus, was die Maria denn für eine so ist. Okay. Ich sagte, der Oliver. Diese Rettung, hat das mit dem Beruf von dem Oliver zu tun? Die ja. Maria ist hier am Telefon. Ist 19 Jahre alt und kommt aus Berlin. Ach so. Ach, du sollst jetzt rausfinden, was die Maria Rebecca. Denn für wie die Maria. Jetzt habe ich so, den Namen verwechselt. Ich kümmere mich um Rebecca, also ich muss einfach mal die Lösung lesen, weil ich die jetzt nicht parat habe, mein Gott. Und du unterhältst dich jetzt mal vor Publikum mit Maria. Das ist jetzt praktisch ein Test. Wenn du den bestehst, kriegst du hinterher einen Job beim Radio. Kannst du mit Garantie geben? Was? Okay, Maria. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Habe ich gerade gesagt, 19 aus Berlin. Ich bin 19. Okay, sehr schön. Dann stell doch mal die erste Frage schon mal, während du heute noch liest. Ja, na, ist das auf offener Straße passiert, in der Nacht, oder? Ich kann gerade nicht zuhören, ich lese die Antworten. Keine Oder-Fragen. Sie ist sehr lang und kompliziert. Keine Oder-Fragen stellen. Okay. Keine Oder-Fragen. Ja, dann müssen wir noch warten. Rebecca musste sterben, obwohl sie einer Frau das Leben gerettet hatte. Jetzt. Okay, war die Frau die Mörderin, also... Warum flüsterst du eigentlich so? Darfst du eigentlich gar nicht mehr telefonieren? Ja. dann flüster weiter. Okay, nochmal, sag nochmal, sag deine Frage nochmal. Also war die Frau, die gerettet wurde, die Mörderin? Nein. Ist die Frau bei einem Rettungseinsatz umgekommen? Albrecht, wohnst du mit Inken zusammen? Nein. Was? Nein. Nein? Warum flüsterst du dann? Weil ich kann. Guter Grund. Nein, sie ist nicht bei einem Rettungseinsatz ums Leben gekommen. Wurde sie ermordet? Nein. War oh, Moment, wer Nacht? Jetzt? Wer jetzt? Rebecca? Ja. Wurde Rebecca ermordet? Ich überlege mir gerade eine unheimlich schlaue Antwort, die euch in tiefste Verwirrung stürzen wird. Also nein. Das hängt davon ab. Das hängt davon ab. Also man muss das auch im Kontext sehen. Also je nachdem, wen man fragt, auch heute noch, würde das möglicherweise auch nicht als Mord angesehen werden. Darin war ein Hinweis versteckt. War es unterlassene Hilfeleistung? Nein. Wie nennt sich doch das Gleiche, wenn man jemanden erlöst von einem Leiden? Sterbehilfe? War Sterbehilfe? Nein. hat sie gedacht, dass sie überfallen wird und hat einfach zugeschlagen und dementsprechend im Affekt gehandelt? Nein. Ist die Geschichte vor mehreren Jahren passiert, also früher? Länger her. Länger, ist länger her, ja. Ist es eine wahre Geschichte? Könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ist der Mord unter Einfluss physischer Gewalt? Nicht Mord, sondern der Tod kam ja durch physische Gewalt. Ja. Ist der Umstand entscheidend, wo sie, wo der Tod stattgefunden hat? Ja. Ja. War das auf offener Straße? Ja. Hat er mit dem Tod noch ein anderer Tod zu tun? Mit dem Tod noch ein anderer Tod zu tun? Ja. Mhm. Sind beide ums Leben gekommen? Nein. Aber irgendwer anders noch. Irgendwer anders noch. Ist es wichtig, welchen Beruf diese Rebecca hatte? Ja. War sie im öffentlichen Dienst beschäftigt? Nein. Hat Rebecca den Tod sterben müssen, der der Geretteten zugestanden hätte? Hat Rebecca den Tod sterben müssen, der der Geretteten zugestanden hätte? Wow. Guckst du so Filme, in denen sowas ist? Oder spielst du Spiele, in denen sowas ist? Auf die Idee wäre ich im Leben nicht gekommen. Boah, schlag vielleicht mal eine Hilfe in WhatsApp. Auch schön. Nee, stimmt nicht. Aber krasse Frage. War sie Personenschützerin? Nein. Ist der Beruf entscheidend? Ja. Hat die Rebecca was mit dem Tod, also die Gerettete was mit dem Tod zu tun? Ja. Was? Nochmal? Ja. Also hat die Gerettete von Rebecca, also die Rebecca gerettet hat, was mit dem Tod zu tun? Die von Rebecca gerettet hat, was mit dem Tod zu tun? Ja. Wessen Tod jetzt? Na, von Rebecca. Ja. Es steckt ein Beziehungsdrama dahinter. Nein, ja, auch. So ein bisschen. Waren es Freunde? Also kannten die sich? Glaub nicht. Wurde Rebecca gestorben? Bitte was? Spielt es vor mehr als 100 Jahren? Ja. Ist die äußeren Wetterumstände entscheidend? Nee. Hat Rebecca gestochen? Nee. Hat Rosselt? Nee. War es im Weltkrieg? Nein. Steckt eine Lanze dahinter? Nein. Ein Schwert? Nein. Pfeil und Bogen? Flitzebogen? Nein. War es bei Kriegshandlungen? Nein. Hat die Person, die Rebecca das Leben gerettet hat, die Person den Tod der noch unbekannten Person herbeigeführt? Hat die Person, die Rebecca, der Rebecca das Leben gerettet hat, den Tod des anderen herbeigeführt? Schwer zu sagen. Gewissermaßen, das ist immer eine schöne Antwort. Gewissermaßen, ja oder nein. Gewissermaßen. War es eine Hexenverbrennung? Ja. Hat Rebecca sich statt der Hexe verbrennen lassen? Nein. Hat die sich als wen anders ausgegeben? Nein. Warum rufen hier eigentlich keine Frauen mehr an? Diese Sendung hat keine weiblichen Hörer oder Hörerinnen genannt. Es ist schrecklich. Wurde Rebecca selber als Hexe verwechselt? Richtig. Rebecca wurde als Hexe verbrannt. Weil sie rote Haare hat. Falsch. Hat sie auf einem Friedhof gearbeitet? Nein. War sie Kräuter Verkäuferin? Nö. War diese Situation, aus der die andere Person gerettet werden musste, war die absichtlich herbeigeführt? Ja, nee. Steckte die Kirche hinter der Verbrennung der anderen Person beschwört? Nochmal, Albrecht. Steckte die dritte Person dahinter, dass Rebecca verbrannt wurde? Ja. Maria erst noch? Wurde die andere mit einem Fluch belegt von der Rebecca? Nein. Nein. Machen das Zwillinge. So, jetzt die Theorie. Tobis Theorie. Ja, also Rebecca hat, es gibt ein Mädel, das sehr ähnlich aussieht wie Rebecca. Falsch. Verbrannt wird. Oh. Tut mir leid, aber ich dachte mir, bevor du jetzt die Mühe machst, ganz viel erzählen und dann ziehe ich dir den Zahn, ist ja auch doof. Kannte Rebecca die Person, die sie gerettet hat? Ja, naja, ja, dann... War sie adlig? Nein. War sie jemanden hoch, den viele Leute kannten? War sie, nochmal, war sie was? War sie ein hohes Tier in der Rebecca? Dachanlage? Nee, Rebecca war kein hohes Tier. War die Person, also die verbrannt werden sollte, ein hohes Tier? Nee, war ja Rebecca. Ich meine, die andere. Meine die dritte Person, der noch mitgespielt hat, sei die eine hohe Person? Ja. War es ein Vertrauter? War es der König? Der König, nein. War es ein Graf? Der Henker. Nein. Tochter, Sohn, Mutter, Vater. Hund, Katze, Maus, Apfel, Ei. Name, Tier, Beruf. Ist der Beruf entscheidend für die Lösung des Rätsels? Wessen Beruf? Von der Person X. Von der X, genau. Nennen wir die Person. Also wir haben Rebecca, nicht? Wir haben Rebecca. Die verbrannt wird. Dann haben wir eine gerettete Person. Person 1. Person 1. Dann haben wir? Person X. Person X. Person X. Okay, Person 1 und Person X. Ja, und wer ist jetzt gestorben? Die Person X. Nee. Rebecca ist gestorben. Ja. Bei der Hexenverbrennung. Ja. Wurde sie selber verbrannt? Ja. Rebecca? Und Rebecca ist auch eine Hexe. Naja, wenn du die Kirche fragst, ist sie bestimmt eine Hexe, weil, ne, aber mit Sicherheit war sie keine, weil Hexen gibt's ja nicht. Ja, aber die Sachen sind so ausgelegt, dass sie auf jeden Fall sterben bei den Verbrennungen. Ja. Oder auch diese Sachen da. Ich hab doch noch Hörerinnen hier. Warte mal. Namen Chantal. Hallo. Hallo. Kannst du eigentlich, es tut mir leid, mein Gehirn macht gerade ganz schreckliche Sachen. Kannst du seit Fuck You Goethe eigentlich noch ganz befreit sagen, wie du heißt? Geht so, aber seit Mario Barth war es schon schlimm. Mario Barth, ich krieg nicht mit, was Mario Barth so macht. Mario Barth hat gesagt, entweder sie kommt aus dem Osten oder dreht Pornos. Nee, da finde ich aber Chantal Heul leiser, finde ich da irgendwie besser. Nee, nicht so witzig. Gut, guten Abend Chantal. Ich wollte nur drüber geredet haben, damit ich das von der Seele habe. Sonst hätte mich das jetzt die ganze Zeit... Vielen Dank und nichts für ungut. Nee. So. Das super Paar abgeben. Bitte was? Chantal und Justin würden ein super Paar abgeben, so von den Namen her. Warum Justin? Nee, Chantal? Überhaupt nicht. Das sind immer diese Klischee-Namen. Ja, genau, deswegen, ja. Nett. Ihr wollt diesen Pfad nicht beschreiten. Nee, nicht wirklich, nicht. Genau. Kommt zurück in den Rätselblumen. So, wir ist haben... Ist Person X ein hohes Tier? Person X ist Person X... Ja, das kommt jetzt drauf an. Also, es gibt ein hohes Tier in der Geschichte. Ist Person X männlich oder ein Tier? Oh, nicht alle durcheinander. Chantal? Ist Person X männlich? Ja. Ist Person X ein Ritter? Nein. Ist Person X jemand aus der Kirche? Ja. Maria? Ist Person X der Papst? Nein. Ist Person X höher als ein Bischof? Das weiß ich nicht. Hat Person X mit der Hexe geschlafen? Erstmal Inken. Ist Person X ein Mensch? Ja. Hat Person X mit dem Papst oder was vom hohen Tier auch immer geschlafen und wird den zu ihm? Nein. Hat Person X angeordnet durch die Vollmacht der Kirche, dass Rebecca verbrannt wird? Ja, natürlich. Das hat die Kirche gerne gemacht in ihrer Geschichte, zu sagen, das da ist eine Hexe und dann erstmal verbrennen lassen. Das wurde aber meistens von irgendwelchen Bürgern dann noch aufgegriffen, die es dann gesagt haben. Ja, die haben sie dann bei der Inquisition denunziert. Also das macht man ja dann. Also immer dann, wenn irgendwo ein totalitäres Regime ist, gibt es auch Denunzianten dazu. Person X ist ein Priester und will irgendwas vertuschen mit dem Tod. Nee. Nicht? Ist Person 1 eine Frau? Ja. Es ist wichtig zu wissen, welchen Beruf die Person 1 hat? Nein. Naja, so ein bisschen. Ist es ein Beruf, den es heute noch gibt? Das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Ja, irgendwie, also in gewisser Weise schon. Aber war damals also, wesentlich weiter verbreitet. Und Person, also Rebecca, der Beruf ist wichtig. Ja. Wahrsagerin. Nein. Was Okkultes. War sie eine Heilerin? Nein. Also es hat nichts mit Sex und so zu tun. Keine. Ja. Ja, nee, doch. Kinderfreundlich. Sex, also doch, Sex. Funktioniert immer. Jetzt habe ich wieder die Aufmerksamkeit von allen. Hat es jetzt was mit Sex zu tun oder nicht? Ja. Das war eine uneheliches Kind. Ihr dürft nicht alle durcheinander reden, sonst komme ich. Ja, dann habe ich nicht aufgepasst. Entschuldigung. Ist sie ein uneheliches Kind? Nein. Person hatte eins, die eine Prostituierte? Nein. Also hatte die Person X keinen Sex, mit der die verbrannt wird? Hatte die Person X keinen Sex, mit der die verbrannt wird? Ja. Hatte Person 1 Sex mit Person X? Ja. War Person 1 mit Verwandt mit Person X? Nein. Glaube ich. Nebenbei lief eine Videokamera und das wurde bei YouTube gestreamt und Rebecca hat es gesehen und deswegen musste sie sterben. Vor 100 Richtig. Jahren. Und die Inquisition, wann ist die letzte Hexe verbrannt worden? Im 19. Jahrhundert, glaube ich. Ne? Ich glaube, google mal. Okay. Durch. Also der von der Kirche hatte Sex mit Person 1. Der von der Kirche hatte Sex mit Person 1, richtig. Und von der ist daraus Rebecca entstanden? Nein. Ist Rebecca verwandt mit einem von den beiden? Nein. Hat Rebecca irgendwas gesehen, was sie nicht sehen sollte? Nein. War Rebecca einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Nein. Das gesagt, es gibt am Ende zwei Tote. Und richtig. Ist Person X der andere Tote? Nein. Also gibt es noch eine vierte Person? Richard? Also gibt es noch eine vierte Person? Richtig, nennen wir sie Person Y. Oh nee, das ist doch keiner mehr durch. Person also, Y männlich? Person Y ist männlich, ja. Auch von der Kirche? Nein. Einfacher Bürger? Ja. Kennt Person Y irgendeine der anderen Personen? Nein. Person Y verwandt mit Person, mit derjenigen, mit der Rebecca? Nein. Ist jetzt Rebecca freiwillig gestorben? Nein. Bei einer Hexenverbrennung stirbt man nie freiwillig. Auch kommt drauf an, wenn du drauf stehst. Wir hatten doch gerade einen Sadisten. Im 19. Jahrhundert. Ja, why not? Also wir haben Person 1, nochmal kurz zusammenfassen, wir haben Person 1, Person 1 ist, sollte eigentlich sterben. Dann haben wir Person X, die irgendwas damit zu tun hat, Person Y, die irgendwas aus der Kirche ist, oder? Nee. Person X zur Kirche. Person X ist von der Kirche und hatte Sex mit Person 1. Und Person Y ist verstorben. Und Person 1 ist ein Kind? Bitte was? Person 1 ist ein Kind? Nein. War Person Y ein Kind? Ja. War das Kind von Rebecca? Nein. Nein, war es ein uneheliches Kind? Ja. Von dem von Person 1? Ja. Und Rebecca eine Hebamme gewesen? Ja. Was? Schön. Bitte nochmal. Was hat er gesagt? Das ist, weil ihr alle immer durcheinander redet. Da kriegt ihr dann nämlich nichts mit. Ich hab nichts gesagt. Strafe muss sein. Ja, jetzt kommst du. Rebecca war Hebamme. Ihr kommt der Sache näher. Und sie weiß, wer der Vater und Mutter ist. Und Rebecca war eine Mitwisserin, die aus dem Weg geräumt werden musste. Nein. Rebecca wollte das Kind auf die Welt bringen, hat es aber nicht geschafft und deshalb dachten sie, sie ist eine Hexe. Nein. Ja. Oh. Hat sie was mit dem Kind zu tun? Wer? Rebecca? Ja. Ja. Ist Rebecca das Kind? Nein. Hat Rebecca was mit dem Tod von Person Y zu tun? Hat Rebecca was mit dem Tod von Person Y? Nein. Ist Person 1 Rebecca Person Y auf die Welt geholfen? Ja. Ist Person Y dadurch, also hat die körperliche Schäden dadurch erhalten? Ja, sie ist tot. Wurde Person Y ermordet oder gehabt ermordet? Nein. Also durch natürliche Gründe. Ja. Ist sie also tot auf die Welt gekommen? Ja. Und deswegen, also deshalb dachten sie, die ist eine Hexe, weil das eine Totgeburt war. Und der Vater, also Person X oder wer auch immer das war, fand das scheiße, war dann hoch. Nee. Nein, naja, mach weiter, weiter, weiter, gesagt, mach weiter. Doch? Nee, ja, aber dann Ruhe! Chantal ist dran. So, also, das habe ich vergessen. Oh. Maria, mach weiter. Nein, also das hohe Tier, Person X, ja, hat dann gesagt, dadurch, dass die Hebamme das Kind totgeboren hat, das ist eine Hexe, hat mein Kind verflucht und muss verbrannt werden. Ja. Ja. Ja. Deshalb ist Rebecca tot und das Kind tot. Genau. Und das hohe Tier und die anderen haben das Kind ja gemacht. Richtig. Rebecca war Hebamme im Frankreich des Spätmittelalters. Sie entband die Mätresse, das ist der Beruf, eines hohen geistigen Würdenträgers. Die Schwangere hatte starke Blutungen und schließlich gebar sie einen toten Sohn. Rebecca konnte die Mutter retten. Verzweifelt über sein totes Kind und über das vermeintliche Hexenwerk übergab der Geistliche Rebecca der Inquisition. Ne? Sowas passiert aus Bildungsmangel. Holger, ich habe meine Frage. Albrecht. Könntest du nicht einfach die Zeit zurückreißen und sie aufklären, wenn es dich so sehr stört? Schön wär's, ne? Und warum fragst du das, obwohl du weißt, dass das nicht geht? Weil du ja dann eine Möglichkeit hättest, damit du es ja dann direkt dein Problem an der Wurzel packen kannst. Ja, schön wär's, ne? Aber die Mutter der Dummen ist halt nie, ne? Ist halt immer schwanger. Da brauchst du auch nicht in der Zeit zurückreisen. Die Doofen, die findest du auch heutzutage noch. Wozu stellt man so eine sinnlose Frage? Tja! So, Kinders. Jetzt, was? Mach ich denn gleich. Wie, du gehst. Achso, ich dachte, ich habe Nachtchen verstanden. Aber nee, du musst bis zum Schluss drinbleiben, Inken. Das tut mir leid. Ja. Und wenn dann deine Mutter kommt und sagt, hier, was machst du da, dann musst du dir aber mal eine ordentliche Ausrede einfallen lassen. So. Nächstes Rätsel. Das heißt. Nee, wollen wir noch ein Hörerrätsel machen? Ja, machen wir noch eins. Okay. Dann machen wir noch ein Hörerrätsel. So, 25. Ich guck mal gerade. Ich guck mal, ob wir ein Hörerrätsel haben. So. Ah nee, das hatten wir das schon? Chantal, kannst du dich mal aus dem Wind drehen? Man hört nur sehr viel Gerausche und Geremmel. Was nehmen wir denn für ein Hörerrätsel? Warte mal gerade. Okay, das ist gut. Da kommt ihr nie drauf. Sicher. Okay. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ein Hörerrätsel von Philipp. Hörerrätsel bitte schicken an holger.klein@fritz.de. Wenn das Hörerrätsel in der von mir vorgegebenen Zeit nicht gelöst wird, bekommt der Einsender oder die Einsenderin eine Fritz-Gehirnzelle für lau. Wenn meine Rätseltruppe es löst, dann gibt's nix, außer vielleicht ein bisschen Hohn und Hänselei. Also, das Rätsel von Philipp lautet: Eine Frau liegt tot in einer Pfütze. Was ist passiert? Das Aquarium. Ist die Frau ertrunken? Nein. Ist sie erstickt? In der Pfütze. Ja. Lebt die Frau? Nein. Sie ist erstickt? Ja. Wurde sie ermordet? Nein. Hat sie ein... Sind vorher noch Sachen geschehen, die sie dazu bewegt haben, in die Pfütze zu fallen? Ja. Ist es eine Wasserpfütze? Nein. Öl? Ja. Ein Autounfall? Nein. Ist ausgerutscht? Ja. Fritteuse? Nein. Ist es wichtig zu wissen, was für ein Öl es ist? Ja. Weiße Öl? Maschinenöl? Nein. Fritteusenöl? Ja. Was ist? Bitte? Fritteusenöl. Ah. Sind die in der Küche? Fritteusenöl ist übrigens ein sehr schönes Wort, finde ich. Weil da so viel Öl drin sind. Fritteusenöl. Fritteusenöl. Ist das Sonnenblumenöl? Klugscheißer. Öl ist kein einziges Öl. Also, sind die in der Küche? Nein. Hat sie in der Gastronomie gearbeitet? Ja. Bei McDo? Nein. Burger King? Ja. Ach, Quatsch. Also, ihr geht jetzt noch mal ein bisschen in euch. Wie immer an dieser Stelle machen wir jetzt mal ein paar Minuten Nachrichten und danach, dann geht das hier weiter. Und dann müsst ihr weiter rätseln. Eine Frau liegt tot in einer Pfütze. Was ist da passiert? 0331 70 97 110 anrufen, mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Vorausgesetzt eine Frau. Männer werden nämlich heute Abend aktiv diskriminiert, also nur noch Frauen dürfen mitspielen. Und euch so möglicherweise an das Rätsel Lösung herantasten. Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Der Rätsel Blue Moon am ersten Freitag im Monat. Das Rätsel, das wir spielen, ist ein Hörerrätsel von Philipp, der eine Gehirnzelle gewinnt, wenn die Rätseltruppe es nicht rauskriegt, was hier los ist. Eine Frau liegt tot in einer Pfütze. Was ist hier los? 0331 70 97 110. So, ihr seid jetzt wieder im Radio. Ja, danke. War sie eine Angestellte? Nein. War sie Putzfrau? Ja. Was hat sie gewischt? Nein. Was wissen wir schon? Was war denn? Weiß ich, hat das jemand notiert? Ich habe nicht aufgepasst. Ach, irgendwas mit Öl, Fritteusenöl. Fritteusenöl. Es gibt kein Fritteusenöl. Das Klugscheiß hat er schon wieder. Es ist Bratenöl. Durch technischen Defekt. Bitte was? Röntgenöl. Oliver, hast du was gesagt? Ja, ob das Öl durch einen technischen Defekt auf dem Boden lag. Ja. Es wird ausgelaufen. War sie Klempner? Ach nee, sie war ja Putzfrau. Wollte sie gerade zu ihren Utensilien und ist dabei ausgerutscht? Ja. Na, sie wollte ihren Wischmopp holen? Nein. Nein. War es ein autosexueller Unfall? Ja. Jetzt im Ernst? Nein. Sie hat sich gerade ihre Garderobe angezogen. Ja. Und beim Anziehen ist dann die Öllache raus und dabei ist sie ausgerutscht, als sie sich die Hose angezogen hat. Nein. Er zieht sich eine Hose neben der Fritteuse an. Mann, das war im Umkleideraum. Warum liegt im Umkleideraum Öl? Tja. Vielleicht weil es neben der Küche ist und sich das Öl bis dahin ausgelaufen ist. War das eine Frage? Ja. Kannst du es nochmal als Frage formulieren? Ist das Öl so weit, ausgelaufen, dass es bis zu dem Umkleideraum gekommen ist? Nein. Sagst du einfach nur abwechselnd Ja und Nein? Ja. Schade, Philipp. Das Rätsel geht so. Also die Lösung ist, der Gastgeber antwortet einfach abwechselnd mit Ja und Nein. Genau diese Tatsache müssen die Nichtsahnenden mit Rätseln erraten. Holger? Ist das eine geile Betrollung oder was? Das ist doch wohl super. Ist sie aus der Umkleidekabine rausgekommen? Okay, Chantal hat es nicht mitgekriegt. Das war nee, das war Maria. Entschuldigung, Maria. Maria, du hast es nicht mitbekommen? Nein. Alle anderen sind verschwunden. Warum findet ihr das nicht lustig? Ich musste mir die ganze Zeit irgendwie auf die Zunge beißen, damit ich mich nicht kaputt lache. Holger, es gibt noch so eine andere Variante, die habe ich mal durchgespielt. Da geht es um den letzten Buchstaben der Frage, die ist noch verwirrender. Das ist natürlich vielleicht auch noch cool. Ja oder nein. Das mit einem letzten Buchstaben der Frage festzumachen, ist eigentlich ziemlich clever. Ja, schade. Ich hätte gedacht, dass das länger dauert. Also eigentlich hätte ich gedacht, dass ihr doofer seid. Nein, ich habe gehofft, dass ihr doofer seid. Seid ihr aber nicht. Habe ich wieder Pech gehabt. Was war denn jetzt die Lösung? Die Lösung ist, ich sage abwechselnd einfach Ja und Nein. Ach so. Holger? Ja, Albrecht? In Brandenburg war die letzte Hexenverbrennung am 17. Februar 1701. Ja, ich glaube, die letzte Hexenverbrennung insgesamt war, glaube ich, im 19. Jahrhundert in der Schweiz irgendwo, ne? Darf ich Albrecht mal was fragen? Frag Albrecht mal was. Aber Albrecht, sag mal, wie alt bist du denn? 15. Das merkt man aber richtig doll. Hast du irgendwie keine Hobbys, sowas zu googeln? Nein. Na, was soll man denn mitten in der Nacht machen? Na, du telefonierst heimlich. Ja, Entschuldigung. Ihr seid drauf, super. Was soll denn machen? Ja, du telefonierst. Deine Mutter telefoniert heimlich. Nee, meine Mutter fährt Streife. Deine Mutter fährt Streife? Logisch. Ist die Polizistin? Ja, mein Papa auch. Echt? Die fahren Streife, wie cool. Ich hätte jetzt eine Berufe der Eltern. Genau, Berufe der Eltern raten. Sendung. Wir machen jetzt noch eine Black Story. Die Black Story, die wir als jetzt und vermutlich letztes versuchen zu rätseln, lautet das Foto. Weil er ein Foto... Du telefonierst heimlich, super. Das guckt er immer öffentlich, ja, weil telefoniert nur heimlich. Super. Ja, ne? Ich sende ja auch immer nur heimlich. Hört ihr, keiner zugehört. Mamudi freut sich über die Telefonrechnung. Naja, heutzutage telefoniert man, glaube ich, für lau ins Festnetz, oder? Ich bin nie im Festnetz. Na egal. Ja. Weil er ein Foto ansehen wollte, mussten 6 Männer sterben. Und wir begrüßen in der Runde Annabelle. Hi. Hallo, Annabelle. Hallo. Ah, der Albrecht ist übrigens am längsten in der Leitung. Der fliegt jetzt raus. Auf Wiedersehen. Tschüss, Albrecht. Schönes Wochenende. Dir auch. Danke. So, da haben wir wieder eine Leitung frei. 0331 70 97 110. Es dürfen allerdings nur Mädchen mitspielen. Aha. Und Frauen, weil Mädchen über 18 wollen und teilweise, also oft nicht gerne mehr Mädchen genannt. Ich verstehe das auch nicht. Aber gut. Mädchen. So. Lies nochmal vor. Ach so. Weil er ein Foto ansehen wollte, mussten 6 Männer sterben. War es Paid Content? Nein. Ich dachte nur Weiber. War es ein Foto im Internet? Nein. War es in der Galerie? Nein. War es zu Hause? Nein. War er Soldat? Spielt es einen Grund, wo das Foto ist? Also was? Ja. Kannst du mit dem Aussehen? Bitte was? Naja, sie quatscht schon meine Frage rein. Haha. Ja. Chantal, dann frag. Chantal. Ob er Soldat war? Ja, war er. Sag ich ja. Wie kommst du da drauf? Ja, weil das immer so ist, französisches Foto hier oder wie auch immer das heißt. Da haben die da immer Foto von irgendwelchen nackten Eulen bei. Ah ja, nee, aber ja, nee. Aber er war Soldat. Er war Soldat. Wir begrüßen Katja. Hallo Katja. Hallo. Hallo. Hallo. Meine Mutter heißt Katja. Deine Mutter heißt Katja. Das ist deine Mutter, die hier gerade anruft, Inken. Ja? Deine Mutter ruft hier an, um dir zu sagen, dass du das mit dem Anrufen im Radio bleiben lassen sollst. Weil man davon Rückenmarksschwund kriegt. Waren das echte Menschen? Ja. Standen die alle vor dem Foto? Nee. Waren ihm die 6 im Weg? Nein. Wer hat denn da bei euch noch die Glotze im Hintergrund an? Oder so? Ich hab die an, ich mach die gleich ein bisschen leiser. Mach mal leiser, genau. Ja, oder, oder ein anderes Radio. Kann man... Also, weil einer... Ja, ich höre, genau, ich will's hier anrufen und im Hintergrund Energy hören. Weil er ein Foto ansehen wollte, mussten 6 Männer sterben. Spielt das eine Rolle, wo das Foto ja, hängt? Ja, das spielt eine Rolle. Hat er sich das Foto schon angeschaut? Also nachdem er sich das angeschaut hat, sind sie gestorben oder nein. Vorher? Was nein? Weil er sich ein Foto ansehen wollte, mussten 6 Männer sterben. Hat er sie umgebracht? Nein. Haben die das auf dem Einsatzgebiet? Hat er sich das angeguckt und hat nicht aufgepasst, dass da eine Bombe liegt? Nein. Die Glotze, irgendwie macht mal bitte alle eure Hintergrundgeräte aus. Das geht mir gerade echt auf den Keks. Ist aus. Und ich behaupte immer, wenn mir das auf den Keks geht, dann auch allen an. Hat er die 6 Männer ermordet? Nein. Also war ein Versehen. Hat Person X die 6 Männer ermordet? Person X? Ja. Der Pfarrer? Nein, der Soldat. Eine andere Person X. Eine andere Person X? Ja. Die hängt noch bei anderen Rätsel. Waren die gerade mitten im Krieg oder so? Ja. Er hat sich das Foto angeguckt und die anderen Männer sind aber nicht. Ach so, nicht. Was war denn auf diesem Foto drauf? Also war da irgendwie so ein Kriegsplan drauf oder so, wenn das in der Kriegszeit war? Katja, das Spiel geht so. Ich weiß ja oder nein. Genau. Ich bin jetzt ein bisschen hier in einer negativen Position, weil die eine zu mir gesagt hat, meine Mutter heißt Katja. Jetzt denken alle, ich bin eine Mutter oder ja, so. Ja, du bist die Mutter von Inken. Das heißt, du kannst Inken jetzt so richtig schön zur Sau machen, in die Ecke stellen, ins Heim schicken. Warum sie jetzt noch telefoniert? Okay. Genau. War er auf dem Weg zum Foto? Nein. Ist es wichtig, wie das auf dem Foto ist? Ja. Ah, ist deine Familie vielleicht auf dem Foto? Und nein. Ist deine Freundin auf dem Foto? Nein. Sind die sechs Männer auf dem Foto? Auf dem Foto? Nein. Und die sechs Leute standen die auf dem Foto? Einmal, Tobi? Sind die Männer auf dem Foto? Nein. Standen die Männer Wache? Haben die das Foto beschützt oder Nein. so? Nein. Kennt er die Person auf dem Foto? Bitte? Kannte kennt er die Person? Ja. Oder wenn ich die Schwester auf dem Foto? Die Schwester ist es nicht. Tobi? Tobi? Hätten die Männer überlebt, wenn er nicht auf das Foto geguckt hätte? Ja. Inken? Ist es wichtig, was auf dem Foto ist? Ja. Sollte er die sechs Männer schützen? Aber Familie ist easy, lass mal Richard ausreden, bitte. Sollte er die sechs Männer schützen? Nein. Hat er die umgebracht? Nein. Naja, gewissermaßen, ne? Ja. Er hat aufs Foto geguckt, alle tot. Bam. Passiert. Und hat jemand anders die umgebracht? Bewusst, aktiv? Ja. Spielt das Rätsel in unserer Zeit? Die wurden erschossen. Nein. So. Tobi? Spielt das Rätsel in unserer Zeit? Ja, schon. Und spielt es eine Rolle, wie sie gestorben sind? Ja. Wenn die im Krieg waren, wurden die von der anderen Seite erschossen. Ja, also oder, ja, einigen wir uns darauf, sie wurden von der anderen Seite irgendwie ungenietet, erledigt, gedingst. Ja. Der Weg ist egal. Ja, der Weg ist egal. Also es ist eine Zeitfrage, es geht um ein Timing, es geht um einen bestimmten Moment. Ja. Also wenn er zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie, weiß ich gerade, im Kochbuch gelesen hätte, wären sie auch gestorben. Also nein. Spielt das Foto nicht. Also es geht schon, das Foto ist schon wichtig. Ja. Hat er auf dieses Foto geguckt und löst dieses Foto das aus? Nein. Waren die sechs Männer? Chantal, hör auf zu rascheln. Mach doch gar nichts. Dann stehst du im Wind oder so. Nee. Ja, jetzt raschelst du auch nicht mehr. Kindchen, hör, was der Moderator sagt. Ja, ich bin deine Mutter. Nee, du bist nicht die Mutter von Chantal, du bist die Mutter von Inken. Na, das doch, Alter. Was? Nee, du bist nicht meine Mutter. Du bist Inkens Mutter, nicht Chantals Mutter. Ach so, okay, Gott, ja, ich habe so viele Kinder, ich weiß schon gar nicht mehr. Okay, ja. Gebärmaschine. Waren die sechs Männer und der Soldat auf derselben Seite? Also vom... Ja. Okay. Die waren nicht war das ein großes Foto oder so ein kleines Taschenfoto? Tja. Was, tja? Hat das auf dem Foto abgebildete einen Grund für den Mord geliefert? Nein. War es ein kleines Foto? Ja. Hat noch jemand anders außer dem Soldaten das Foto gesehen? Nein. Hatte das irgendwas mit Datenschutz zu tun? Genau. Datenschutz! Hatten wir jetzt schon raus, was auf dem Foto war? Nein. Nein. Ist die Person, die das Foto anschauen wollte, Panzerfahrer? Nein. Katja? Ist relevant, was der für ein Beruf war, der auf das Foto geschaut hat? Soldat, haben wir schon gelernt. Soldat. Ah, okay. Gut. Tobi? War es eine Bombenentschärfung? Nein. Ja, klar, wenn er Bombenfoto ankommt. War auf dem Foto seine Tochter zu sehen? Nein. Gar kein Familienmitglied? Nein. War die Tötungsaktion eine Racheaktion von irgendjemandem? Das hatten wir schon, da war Krieg. War da irgendwie sein bester Freund oder sowas drauf? Ein Freund von ihm? Nein. Spielt eine Rolle, was Mensch? Auf dem Foto ist? Ja, es spielt eine Rolle, was auf dem Foto ist. War das ein Mensch? Ja. War ein Mensch? Es war ein Mensch. Also auf dem kannte Foto er die Mensch? Person? Ja. Er kannte die Person. War der Kommandant? War sein Vater? Nein. War es weiblich oder, also war die Person weiblich? Ja. War das Foto auf einem iPad und es ist ein Touchscreen und weil er dann irgendwas deaktiviert hat damit, irgendwas anderes? Nein. Also es war ein Foto. War ein Foto von der Geliebte? Nein. War auf dem Foto die Frau oder Freundin von einem anderen? Nein. War die Frau nackt? Nein. War die Frau eine Schauspielerin? Nein. Also okay. Ein Star? Tschüss. Was? War die Frau ein Star? Wer sagt da, dass er sich verabt? Katja. Katja, alles klar. Katja, danke fürs... Ist mir jetzt alles anstrengend. Danke fürs Mitspielen. Schönes Wochenende. Tschüss. Jetzt habt ihr Katja vergrault, weil ihr immer so durcheinander redet. Dann kann Katja nichts ab. Der Rest der Hörerschaft kann dann aber übrigens auch nichts ab. Doof, ne? Ist das ein Star auf dem Foto? Nein. Warum kommt ihr eigentlich nicht auf das Naheliegendste, was auf dem Foto ist? Na, wenn es kein Familienmitglied ist. Dein Hund. Na, es soll ein Mensch sein. Sein Kind, sein Sohn. Nein. Ist das selbst auf dem Foto? Nein. Es ist schon Familienmitglied auf dem Foto. Sein Sohn. Nein, nein. Ja. Seine Frau, haben wir das schon gesagt? Nee, Frau hattet ihr nicht, also Familie habt ihr gesagt. Frau habe ich noch nicht gehört. Frau. Lebt die Frau noch? Das weiß ich nicht. Okay. Also er wollte seine Frau angucken. Ja. Und dann sind andere Männer gestorben. Ja. Weil, aber wenn er sich jetzt seinen Sohn angeguckt hätte, wären die Männer nicht gestorben. Doch. Weil also spielt es keine Rolle. War der Soldat manchmal für irgendwelche Waffen zuständig? Das ist egal. Keine Ahnung. Zur Verteidigung braucht? Keine Ahnung. War er durch das Foto abgelenkt? War dieses Foto stabil? Lasst mich doch auf eine Frage antworten, bevor ihr die nächste stellt, weil dann würdet ihr auch gleichzeitig verhindern, dass ihr durcheinander redet. Nochmal Richard, bitte. Was hatte ich gefragt? wollte er das Foto aus der Tasche ziehen? Ja. Hat er dabei einen Granatenstift aus Versehen rausgezogen? Nein. Ist er selbst gestorben? Ja. Ah. Ist er auf eine Mine getreten? No, Chantal, nochmal? Ist er auf eine Mine getreten? Nein. Maria? Hatte er eine Pistole in der Tasche? Bestimmt, er war ja Soldat. Hat er gewusst, dass er die gezündet hat? Nein. Wurde er durch das Foto abgelenkt? Tobi? Hatten sie sich versteckt und durch das Foto rausziehen, wurden die ja von den anderen gesehen? Ja, gewissermaßen. Die lagen in einem Graben und er wollte das Foto rausziehen und beim Foto rausziehen haben die anderen die erwischt, weil er sich bewegt hat. Nein. Und weil er auch die haben das Foto gesehen, anderen. Nein. Nee. Weil er irgendein Geräusch hat, selbst hat angefangen zu heulen, irgendwie so. Nee. War er zu laut, als er das Foto rausgeholt hat? Ja. Und es hat geraschelt. Nein. Welches Geräusch hat er gemacht? Das ist die Frage. Geheulfrei. Nein. Er hat gepfiffen. Nein. Hat er einen Orgasmus gehabt? Hm. Ah! Ja? Ja, der hat einen Orgasmus gehabt. Wirklich? Ja. Im Felde. Ja? Ein echter, guter, deutscher Feldorgasmus. Nee, hat er natürlich nicht. Hat er nicht, nein. Hat er sich gefreut? Hat er geweint? Nein. Er hat gelacht? Ihr wart alle nicht beim Bund, ne? Nee, hat er sich beim Drehen vom Foto raus und aus Versehen seine Pistole entschärft? Nein. Das war es schon. Nee, hat er laut gemacht. Geräusch ist doch eigentlich also haben wir runtergefallen. Was sagtest du? Geräusch. Entschuldigung, Tobi? Ist das Geräusch, spielt das eine Rolle, welches exakte Geräusch das war? Das steht hier so in der Lösung, darum will ich das hören, weil wir auch noch 4 Minuten Zeit haben, weil ich ein bisschen genießt, Zeit schon. Gehustet. Nein, nein. Gefurzt. Nein. War das denn eine Waffe, die losgegangen nein. ist? Nein. Er hat ein Geräusch gemacht. Er hat das Geräusch gemacht und nicht irgendwas anderes an seinem Körper. Doch, ja. Also es kam aus seinem Mund. Nein. Okay. Ja. Ist der jemand anderes auf den Fuß getreten? Nein. Also irgendjemand anders berührt? Nein. Ist ihm was runtergefallen? Nein. Hat er den Graben eingestürzt? Nein. War das so eine Fotokarte, bei der Geräusche rauskommen, wie so Geburtstagskarten, wo dann so ein Lied spielt? Nein, nein, nein. Genau, aber hat Krieg er das so Geräusch ausgelöst? Ja. Nicht durch den Mund? Und durch das Foto, ne? Was? Durch das Foto, ne? Wie durch hat das? Hat er sich am Foto geschnitten? Nein. Also das Geräusch kam nicht aus seinem Mund, und ja. sondern wurde halt so rascheln oder sowas. Es kam nicht aus seinem Mund. Okay. Hat er gebläht, also gefroren? Nein. Ist irgendwas gesehen? Ich hab's gerochen. Haben eine der anderen Männer gepfiffen? Weil die Frau Nein. so... Hat er gerülpst? Nein. Geweint? Ist es ein Körpergeräusch? Nein. Hat er gesungen? Kam nicht aus dem Mund. Hat er geschrien? Nein, Hat er außer Sinn sein iPod angemacht? Nein. Alter. Aber das kam von ihm aus, also keine andere Person hat das Geräusch gemacht. Ja. Könnte ich das Geräusch jetzt mit meinem Körper nachmachen? Mit was? Einfach mit meinem Körper. Nein, weiß ich nicht. Das keine Ahnung. Wenn ich nackt wäre. Nein. Wäre. Hat dieses Geräusch was mit dem anderen zu tun? Picks. Also muss da noch eine andere Person dazukommen? Nein. Hat er ganz alleine gemacht? Ja. Oh. Beim Rausholen des Fotos. Oder hat seine beim Rausholen des Fotos. Maria wird hektisch, merkt ihr? Maria wird hektisch. Ja. Das Foto war auf dem Handy. Bitte, was war das Foto? Das Foto war auf dem Handy. Nee. Nee, er hat das Foto aus seiner Tasche rausgezogen. Ja. Und dann hat es geknistert oder so geraschelt. Nee. Ich löse. Hat das was mit seinen Utensilien zu tun? Ich löse. Okay. Der Soldat war einer von 6 Überlebenden seiner Einheit. Sie versteckten sich Marimba? Wer hat denn das noch als Klingelton? Der Soldat war einer von 6 Überlebenden seiner Einheit. Sie versteckten sich im Gebüsch vor den feindlichen Truppen. In Todesangst sollte ihm das Foto seiner Frau die nötige Kraft zum Durchhalten geben. Doch als er die Brusttasche öffnete, die durch einen Klettverschluss gesichert war, verriet das Geräusch dem Feind das Versteck. Wir hatten Brusttaschen mit Klettverschluss. Ihr wart alle noch nicht beim Bund. Nee, wir sind ja Frauen. Ja. Aber da kann da auch Frauen hin, oder? Ja. Aber ihr seid alle zu jung oder habt was Besseres zu tun gehabt, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber was? Warum gibt es Brusttaschen mit Klettverschluss? Das ist nicht auffällig. Soldat, also hier, wie heißt das denn, was der Soldat trägt? Uniform. Uniform. An der Uniform. Also, ich kenn das nur mit Klettverschluss, so Brusttaschen und so. Hä, sind die nicht auch so mit Druckknöpfen oder sowas? Druckknöpfen? Nee, ja. Also vielleicht nicht. Die gehen so schnell kaputt. Klettverschlüsse. Nee, ja, Soldaten sind auch dazu da. Ja, aber Soldaten sind halt auch dazu da, erschossen zu werden. Die tragen diese Klettverschlüsse jetzt nicht jahrelang. Ach so. Was flüstert ihr denn da wieder rum? Gar nichts? Ich hab grad mit einem Soldaten geflüstert. Ach, tatsächlich. Und hat der Klettverschluss? Hein, hast du Klettverschluss? Hey, Knöpfe. Black Stories hat sich nicht informiert. Ja, nee, falsche Armee. Da ist dein Kumpel, da ist in der falschen Armee. Ganz, also wenn er in der richtigen Armee wäre, dann hätte der Klettverschluss. Hein, hat deine Brusttasche Klettverschluss? Knöpfe. Ich sag ja, falsche Armee. Nee. Die Black Stories haben sich nicht ausgehend informiert. Nee, also in der richtigen Armee. Jetzt, ja genau, ihr findet das raus bis zur nächsten Sendung und dann reden wir nochmal drüber. Okay. Chantal, Inken, Richard, Maria, Annabelle, Tobi und alle anderen, die mitgespielt haben, vielen Dank für diese wundervolle Sendung und ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ja, schön. Tschüss. Da hupt's. Das war der Blue Moon für heute. Nächste Woche gibt's dann wieder einen Blue Moon und zwar gibt's ja am Sonntag schon einen. Hier geht's weiter mit André Langfeld, der dreht ein paar Platten heute Nacht. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder am kommenden Freitag. Was da das Thema ist, weiß ich noch nicht. Ihr seid aber herzlich eingeladen, auch ruhig mal Vorschläge abzugeben unter holger.klein@fritz.de. Denn ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Schönes Wochenende. Fritz. Und das hört man.